Du musst mich nicht beschützen. Ich habe keine Angst. Bitte schließ mich nicht mehr aus. Schlag die Tür nicht zu. Du musst dich nicht mehr entfernen. Hör mir zu. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten kann ich dich jetzt verstehen. Bitte glaube mir, wir werden es zusammen überstehen. Wir fahren diesen Berg gemeinsam hinunter. Hier bist du nur in Gefahr. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten bin ich für dich da. Anna, geh bitte heim, lass mich allein. Leb dein Leben jetzt, ich kann nicht bei dir sein. Ja, aber... Ich weiß, du meinst es gut, lass es dabei. Ich bin allein, allein, doch ich bin frei. Geh einfach weg, bring dich in Sicherheit. Sicher sind wir nicht. Was heißt, ihr seid es nicht? Ich wette, du weißt es noch nicht. Was weiß ich denn nicht? Arendelle liegt tief, tief, tief im Schnee. Was? Du hast dafür gesorgt, dass alles im Schnee versinkt. Wie ein ewiger Winter. Ewiger Winter? Schon in Ordnung, du lässt es einfach wieder tauen. Nein, das kann ich nicht. Ich weiß nicht wie. Ach Quatsch, natürlich. Ich weiß, du schaffst das. Zum ersten Mal seit ihr.